Meine Damen und Herren, Oskar Pastior, in Sprache und ins Sprechen verliebter Poet und Übersetzer aus Siebenbürgen, legte jüngst ein neues, sein viertes Hörspiel vor. Es trägt den Titel Mordni Lapsus Palindrom. Ein Palindrom, so steht es im Lexikon, ist eine sinnvolle Folge von Buchstaben, Wörtern oder Versen, die rückwärts gelesen denselben oder einen anderen Sinn ergeben. Zu unterscheiden sind Wortpalindrome, wie zum Beispiel Reliefpfeiler, Satzpalindrome, wie ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie, und Sinnspielpalindrome, bei denen die Umkehrung zwar ein anderes Wort ergibt, aber durchaus einen Bedeutungszusammenhang ermöglicht, wie zum Beispiel Roma Amor. Wie der Titel, der selbst zur Gattung der Wortpalindrome gehört, schon andeutet, geht es in diesem Hörspiel unter anderem auch um solche palindromitischen Vorgänge. Ausgangspunkt für Pastior war Johann Nestreus letztes Stück, die Zivilisationsgroteske Häuptling Abendwind oder das grässliche Festmahl, die spöttisch von Menschenfresserei handelt. So taucht denn auch das Essen in veränderter, fast unkenntlicher Form ständig im Hörspiel auf. Als Interesse, als Beschreibungen des Essens, als Küchenuniversum im Kühlturm. Mordni Lapsus Palindrom ist ein Hörspiel, das mit der Sprache experimentiert und zur spielerischen Variation anregen will. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Oh Gott, das Oh, jetzt ist mir hier eine andere Reihenfolge auch noch. Nee, ja, wir machen es schon so, wie wir sitzen in dem Fall. Ja, ja, na? Müssen wir. Ja. Müssen wir. Und das, ja. So, du beginnst mit dem... Ja. Wir machen es in dieser, wo wir sitzen, ne? Oder? Ja, ja. Sonst kann es ja gar nichts werden. Geht das nur kreuz und quer, ne? Papier. Moment. Ein Monologophage im Kühlturm. Von Oskar Pastior. Tilgt Geum hier, wenn Tilgung geht, noch durch? Soll Geum überhaupt durch? Oder bloß Abendwind dort so und freiwillig flottieren? Es könnte ja ansatzweise zunächst durchaus durchwachsen, wirklich. Dann selbst fürchterlich golonom bis genussvoll. Geburtsragout. Aber eigentlich, weshalb sollte es? Was manchmal Umstülpung verheißt, ist Eigenfraß, der nie der Eigenfraß ist. Verheißt Umstülpung manchmal was? Es sollte. Weshalb eigentlich aber Geburtsragout genussvoll bis golonom? Fürchterlich. Selbst dann wirklich durchwachsen, durchaus zunächst ansatzweise. Ja, könnte es flottieren. Freiwild und so dort Abendwind bloß oder durch, überhaupt Gehung soll durch. Noch geht Tilgung, wenn hier Gehung tilgt. Gull o Hmpf o Log.